Ich geh ins Café, mein Atem, der bleibt stehen. Hab dich lang nicht mehr gesehen. Ich dachte, es tut weh, wenn ich dich wieder seh. Doch das ist nicht geschehen. Ob ich dich ansprech oder nicht, oh, ich seh in dein Gesicht. Verdammt, verdammt, ich weiß es nicht. Du bist immer noch wunderschön. Ich lieb es immer noch, dich anzusehen. Ich würd immer noch mit dir gehen. Wow. Du bist immer noch wunderschön. Ich zurück, wir haben viel erlebt. Mit dir war ich nie allein. Haben so viel durchgemacht, geweint und gelacht. Doch es sollte halt nicht sein. Ob ich dich ansprech oder nicht, Wahrheit oder Pflicht. Verdammt, verdammt, ich weiß es nicht. Du bist immer noch wunderschön. Ich lieb es immer noch dich anzusehen. Ich würd immer noch mit dir gehen. Wow. Du bist immer noch wunderschön. Zu verlieren, was soll schon passieren? Du siehst direkt zu mir und ich sag dir: Du bist immer noch wunderschön. Ich lieb es immer noch dich anzusehen. Ich lieb es immer noch, dich anzusehen. Ich würd immer noch mit dir gehen.